Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin bei dir. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht. Siehe, ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht. Niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Lilien mögen welken, Rosenduft verwehen, Sonne sich verdunkeln, dennoch bleibt es stehen. Jesus meine Wonne, Herr mein Sonnenschein, wird mich nicht verlassen, er lässt mich niemals allein. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Ist in der Pfad auch dunkel, droht mein Zübel mir. Hör ich ihn doch sagen, Kind, ich bin bei dir. Droben werd ich schauen, Jesu Angesicht. Jubelnd wird's dann tönen, nein, er verließ mich hier nicht. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein.